Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Alles gut, dann fangen wir an. 24.04. 20.20 Uhr, Sitzung AG Geldordnung. Tagesordnungspad ist wie gehabt die 14, Wortmeldungspad die 240. Wir machen schnell Organisatorisches. Tragt euch bitte im Tagesordnungspad ein. Aufnahme mache ich wieder, läuft ja schon. Wortmeldung hatte ich schon gesagt. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung und Aufnahme der letzten Sitzung. Hat jemand was dazu zu sagen? Gibt es da einen Einwand? Dem ist nicht so, dann ist das so beschlossen. Übersicht offene Aufgaben, Projekte habe ich mal nach unten geschoben, hätte ich gern heute mal als Top. Deswegen lassen wir es jetzt mal kurz weg. Festlegung Protokollführer, wie gehabt, alle und ich trage es ins Wiki ein. Jemand was dagegen? Keiner. Versammlungsleiter mache ich dann mal wieder. Jemand was dagegen? Auch keiner. Top 1 ist heute fix. Das macht dann Piratos und in der Zwischenzeit könnt ihr eure Punkte vergeben bei den anderen Tagesordnungen. Ihr wisst, ihr könnt 3, 2 oder 1 Punkt vergeben, aber maximal nur 3 Punkte. Dann fangen wir jetzt an mit Top 1 mit Piratos. Ja, wobei jetzt ich jetzt nicht eigentlich der Hauptansprechpartner, ich habe es nur reingekippt, weil es eine aufgekommene Frage war von dem, wie heißt der, Steinholzheim. Eigentlich müsste Matthias da besser Bescheid wissen. Der Steinholzheim hat erzählt vor 3 Wochen in der Koordinatorenkonferenz, dass er ein Projekt gestartet hat und auch mit Matthias anscheinend drüber geredet hätte. Und ja, und das sind diese 2 Links, die sollte man mal anklicken. Dort ist so eine Art Ablaufplan, wie man die besten Fragen aus dem Themengebiet aufarbeiten soll. Ja, und das sollten wir doch machen. Ich hatte jetzt längere Zeit kein Feedback von ihm, ob wir das noch machen sollen, aber jetzt hat er mir auf Twitter gesagt, ja, das ist noch aktuell. Also wir sollen uns daran setzen und aktiv werden und die besten Fragen aus unserem Themengebiet raussuchen und ja, nach dem vorgegebenen Art beantworten. Und da ich angesprochen worden bin, ich habe nur die Kenntnis, dass er mir gegenüber und dem Cosmic gesagt hat, die 3 wichtigen Fragen der AG zu formulieren. Über ein sonstiges Projekt irgendeiner Art weiß ich nichts, Piratus, von ihm. Und ja, das liegt seit geraumer Zeit jetzt bei uns so in der Schublade und wir haben es bisher nicht gemacht. Ja, dann würde ich ja vorschlagen, wir machen es, oder? Ja, finde ich auch eine gute Idee. Kann man mich eigentlich hören? Jo. Ja. Okay, gut. So, was ist der einfachste, beste Weg dazu? Ein eigenes Pad aufmachen, über die Mailingliste verteilen oder wie wollen wir das machen? Und dann nächste Woche drüber abstimmen, welche 3 Fragen wir dann davon nehmen. Na, das klingt doch nach einem sinnvollen Vorschlag. Ja, aber es vertagt die Sache natürlich jetzt wieder ein bisschen. Es wäre für mich aus meiner Sicht intelligenter, wenn wir heute uns wenigstens um die Fragen kümmern und um diese Einordnung in dieses Format, was ihr da gerne hätte, uns dann ja in einem Pad oder in der Mailingliste dann, wenn wir uns auf die Fragen geeinigt haben, machen. Und da haben wir dann eine Woche Zeit und können nächste Woche dann vielleicht irgendwie ein Ergebnis liefern. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du das nochmal für Dummies wie mich nochmal erklären, wie du dir das vorstellst? Ja, ich stellte mir gerade vor, dass wir uns heute in der Sitzung auf die 3 Fragen einigen, die dann in der Mailingliste ein Pad anlegen und dann nach der vorgegebenen Art, die er hier in dem einen Link dokumentiert, wie diese Fragen beantwortet werden sollen, ja, welches Format das haben soll und so weiter, in der Art das dann in der Woche bearbeiten. Ich kann mich erinnern, Frage an Patrick. Patrick hat doch 3 wunderbare Antworten oder Fragen, besser gesagt, formuliert, die doch ziemlich auf positive Resonanz gestoßen sind, aber das liegt auch schon wieder Wochen zurück. Ja, ich hatte in der Mailingliste mal so 3 Gedankenanstöße geliefert, aber die waren jetzt nicht in dem Format, wie es da gedacht ist, aber ich kann die gerne nochmal reinposten. Ich schau mal, wo die sind. Nur um das nochmal für mich verständlich zu machen, du möchtest, Piratus, dass wir heute die Fragen formulieren, richtig? Ja, also das wäre die Idee gewesen, damit wir Zeit sparen, wenn wir heute die Fragen, also sozusagen das, ja, die Frage wissen, können wir diese Ausarbeitung, wie er das haben will, im Laufe der Woche machen. Aber ist das nicht ein bisschen dünn, wenn wir 10% der AG-Mitglieder jetzt hier sind und die Fragen festlegen und die anderen 90% da außen vor lassen? Na, deswegen will er es ja über die Mailingliste jagen, dass sich da jeder noch mit beteiligen kann, oder? Ja, aber wenn wir die Fragen jetzt schon festlegen, also die Frage an sich und nur diese Ausarbeitung dazu noch machen, dann ist die Frage ja schon festgelegt. Wir könnten ja theoretisch auch ein Pad anlegen, wo wir sagen, es gibt eine Woche Zeit, wo Leute was reinkippen können und dann am Freitag gibt's nochmal, beginnt die Abstimmung über die besten drei Fragen, die dann hochgevotet werden. Wäre das eine Idee? Plus eins. Denn dann kann jeder mitarbeiten, kann jeder eigene Fragen einstellen und am Ende sagen wir, Freitag setzen wir eine Deadline oder Samstag, was auch immer. Und dann wird bis Montag entschieden und ja, dann kann jeder sich einbringen. Um welche Fragen geht es eigentlich gerade? Zeile 62 im Tagesordnungspad, darum geht's. Ja, ich meine, das wäre doch mal eine Idee. Also man könnte doch jetzt mal zwei oder drei, oder na, meinetwegen nur zwei Fragen erstmal nach dem Thema jetzt hier erstellen und in dem Pad und dann offen lassen für eine Woche, bis dann können alle Leute sich dieser Form anpassen und ihre persönliche Frage auch so reinpacken. Und dann machen wir nächste Woche eine Abstimmung, welche die besten Fragen sind. Ja, das war eigentlich das, was ich vorhin gedacht hatte. Und da sagtest du, das dauert dir zu lange. Ja, nee, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Also ich wollte es nur nicht jetzt komplett verschieben, wenn wir heute da eine Vorlage schaffen und da eine Frage oder zwei reinkippen und der Rest dann eine Woche gart, hätte ich kein Problem damit, dann sind wir noch just in time. Also nochmal, das, was ich vorhin im Kopf hatte, war, dass wir ein Pad anlegen, eine Frage exemplarisch formulieren. Und dann auf der Mailingliste darauf hinweisen, dass dort bitte jeder seine Fragen reinkippen kann. Wir dann in welcher Form auch immer darüber abstimmen, welche drei Fragen wir nehmen wollen. Entweder machen wir es nächste Woche in der Mumble-Sitzung oder wir sagen, wir begrenzen das Ganze, sagen wir mal, bis jetzt die Fragen reinzukippen, bis Samstag zum Beispiel. Und ab Samstag gibt es dann zwei Tage eine Abstimmung oder drei und dann wird das finalisiert nächste Woche Mittwoch. Ja, finde ich gut. Jo. Wer nimmt jetzt den Hut? Zum Beispiel schon mal das Pad anzulegen, das ist für mich schwierig hier gleichzeitig. Ich habe hier zwei Pads vor mir, habe noch das Mumble-Ding vor mir und jetzt noch einen parallelen Pad anlegen ist schlecht. Ganz normales AG-Geldordnungspad anlegen? Jep. Nenn das dann einfach beste Fragen und dann können wir entweder, dass wir jetzt eine formulieren und erläutern, wie es funktionieren soll, oder wir erläutern es auf der Mailingliste. Kann sich noch jemand dran erinnern, unter welchem Titel da damals das Thema auf die Mailingliste kam? Nee. Das war schon Asbach, muss Probleme haben mit Wiederfinden. Naja, ich gucke halt bei mir in meinen Mails, das ist irgendwie, aber ich finde es halt nicht mehr. Gut, ist ja egal, ich packe sie dann ins Pad, sobald ich sie wiedergefunden habe. Ich erstelle das einfach mit einer Nummer und benenne es dann um, oder? Ja, wenn du es neu erstellst, ist es automatisch eine Nummer und dann anschließend machst du eine Umbenennung und mach es öffentlich dann. Jo, Mai. Ich brauche trotzdem noch jemanden, der den Hut auf hat, jetzt hier für das Rumschicken über die Mailingliste. Eine Freiwillige bevor ich die Freiwilligen bestimme. Ich schlage Piratus als Freiwilligen vor. Ja, ich auch. Ja, prima. Dann ist das so angenommen. Danke. Haha. Ja, ich schicke eine Mail rum, aber ich brauche den Link. Ja klar, du kriegst gleich den Link zu dem Pad, das AMT, glaube ich, angelegt hat. Oder Patrick? Nee, AMT, glaube ich. Jo, da ist es. Ja, das ist die 6209. Und ja, schreib einen kurzen Text dazu, worum es geht. Oder fügt da einfach ins Pad schon mal eine Beispielfrage mit der Erläuterung dazu ein. Vielleicht noch die Links zu den anderen beiden. Und dann sollen halt unsere 147 AG-Mitglieder ihre gedanklichen Ergüsse dort loslassen. Und dann müssen wir jetzt noch festlegen, wie lange die das dürfen. Ich würde sagen, normalerweise sollten zwei Tage reichen. Und dass wir direkt im Anschluss eine Abstimmung machen, die nach den besten drei Fragen. Das könnte ich dann am Samstag ins Wiki einstellen. Und das können wir bis Mittwoch Mittag oder so nächste Woche, ist ja ein Feiertag, oder nachmittags dann laufen lassen und dann können wir das finalisieren in der nächsten Mittwochssitzung und rausschieben. Ja, ehrlich gesagt finde ich ein bisschen wenig Zeit für die Leute, die 2 Tage. Dann machen wir länger, wie Power hier reingelegt wird, aber ich vermute fast, dass die Leute ein bisschen träge das machen werden. Ja, dann machen wir es bis Sonntagabend, Sonntag 22 Uhr, sodass man dann von Montag bis Mittwoch eine 2-Tages-Abstimmung machen kann. Müssen wir sowas überhaupt durch Wiki jagen? Ja, oder wollen wir es hier abstimmen? Weil dann stimmen wiederum nur 10% der Mitglieder ab über unsere drei besten Fragen. Tja. Jetzt live. Ich finde, das ist jetzt keine so wichtige Sache, dass man jetzt da noch ein Wiki draus machen muss. Der Zeitgewinn, dass man sagt, okay, bis nächste Woche habt ihr Zeit, halte ich für sinnvoller. Aber was sagen die anderen? Sehe ich auch so. Wird es einfach am Mittwoch hier dann wieder besprechen. Da wäre ich auch für. Wir können natürlich auch im Pad noch einen Hinweis machen, dass jeder ein +1 oder so schreiben kann zu den Fragen, die er gut findet. Das klingt doch vernünftig. Und dann können wir nächste Woche in der Mittwochssitzung und dann sagen, okay, das ist eben das, was die Mehrheit so ungefähr und wir nehmen davon dann die 5 und wählen dann daraus die 3. Ja, so machen wir's. Ja gut, dann weißt du ja Bescheid. Seid ihr in der Zwischenzeit schon durch mit euren Punkten für die Tagesordnung? Rudi, bevor wir zu den Tops dann kommen, möchte ich eine kurze Mitteilung machen. Der Cosmic war ja eben kurz da, aber scheint wieder gegangen zu sein, also rausgeflogen. Es geht um unseren Sprecher und Mitkoordinator Nikolai Hähnle, der seit 28. Februar sich ja nicht mehr gemeldet hat. Es war das letzte Mal, wo er was auf der Mailingliste geschrieben hat. Daraufhin habe ich erst den Bene und dann den Cosmic mal gebeten, dem Nikolai doch eine direkte Mail zu schicken. Da ist jetzt auch eine Antwort gekommen. Zum ersten Mal nach, wie gesagt, so langer Zeit. Möchte ich ganz gerne mal kurz vorlesen. Ganz kurz mal, Matthias, du weißt, dass das nachher alles im Internet unter Top 1 3 beste Fragen zu hören sein wird, was du da jetzt machst, ne? Ach so, der Tagesordnungspunkt war jetzt noch nicht fertig? Nee, und sowas kannst du doch einfach unter Sonstiges schreiben und dann machen wir das am Ende. Ja, ich bin heute leider wieder in der Betrouille, dass ich wieder aufgrund von Vorkommnissen bei der AG Europa sein muss. Bitte das entschuldigen und deswegen hätte der Cosmic das eigentlich machen sollen, aber der ist jetzt wieder nicht da. Und ich wollte einfach nur der gesamten Runde Bescheid geben, was der Nikolai jetzt halt geantwortet hat. Das ist ja, wie gesagt, in einer Minute passiert. Gut, dann haken wir das Ganze unter den fixen Top 2 ab. Bericht von Matthias Garscher über Koordinatorentätigkeit. Danke. Also der Georg hat dem Nikolai geschrieben, kannst du dich bei uns melden, wenigstens eine kurze Antwort schicken. Wir machen uns Sorgen, weil wir schon so lange nichts mehr von dir gehört haben. Bitte melde dich. Am 22.04. dann die Antwort. Ich lebe noch. Bei Gelegenheit kommt vielleicht mehr an Erklärung. Fairerweise sollte ich in Erwägung ziehen, meine offiziellen Positionen aufzugeben. Da können wir gerne darüber reden. Das ist die ganze Antwort. Denkt ihr daran, dass wir ein Wortmeldungspad haben, wenn jetzt jemand kurz was sagen will? Mein Kommentar dazu ist, wir haben sowieso eigentlich im Juni spätestens unseren nächsten Termin für eine Koordinatorenwahl. Dann sind nämlich die ersten beiden Koordinatoren ein Jahr im Amt. Ich wollte dann sowieso irgendwie mal gucken, dass wir im nächsten Monat uns mal was ausdenken, wie wir das Ganze denn machen wollen, ob wir alle 5 Koordinatoren neu wählen oder ob wir sagen, dass die 3, die das letzte Mal gewählt wurden, weitermachen und nur die letztes Jahr im Juni gewählt wurden, entweder bestätigt oder neu gewählt werden. Aber wie auch immer, da müssen wir uns halt Gedanken machen und da können wir natürlich dann Nikolai da erstmal mit reinnehmen. Das ist meine Meinung. Cosmic, als du jetzt hier rausgeflogen bist, habe ich die Nachricht, die wir vom Nikolai erhalten haben, kurz vorgelesen. Ja, genau, habe ich mitbekommen. Und er ist halt in der Doppelfunktion, er ist ja auch noch Sprecher. Ne? Aber ich denke, wir warten jetzt einfach mal eine Woche, ob noch eine Erklärung kommt und dann sehen wir weiter. Ja, so sehe ich das auch. Bevor wir jetzt hier große Maßnahmen beschließen, warten wir mal ab und dann schauen wir mal. Es ist ja jetzt nichts, was unter den Nägeln brennt. Aber es ist schon auffällig, dass er leider da nicht mehr so aktiv ist wie vorher. Ja, ich würde auch sagen, wir warten einfach ab, was passiert. Und wie gesagt, in den nächsten 4 bis 6 Wochen müssen wir uns sowieso um das Thema kümmern. Ich frage nochmal, ob jeder jetzt seine Punkte gegeben hat für die Tops. So viel haben wir heute ja nicht. Offensichtlich ist das so. Dann kommen wir zu Top 3. Übersicht offene Aufgaben, Projekte. Das ist Zeile 117. Schiebe ich gleich mal nach oben. Kleinen Moment mal. Ja, wir haben ja eigentlich die letzten Wochen immer wieder mal während unseres Orga-Fuß am Anfang der Sitzung drüber gesprochen, ob es irgendwas Neues gibt. Und ich würde ganz gern mal von oben bis unten die komplette Liste abarbeiten, ob man da irgendwas streichen kann, ob es da tatsächlich irgendwo Neuigkeiten gibt. Und deswegen habe ich das als Top eingestellt. Der Link ist in Zeile 118, kann jeder aufrufen. Und da warte ich jetzt einen Moment, bis dann auch alle im Pad sind. Also ich versuche da gerade reinzugehen, aber bei mir funktioniert die Connection mit dem Pad nicht so gut. Ich kann es allerdings lesen, sehe aber nicht, dass irgendjemand anderes drin ist. Okay, vielleicht sind ja auch schon alle drin, dann das kann natürlich sein. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal von oben nach unten an, diese älteren Aufgabenprojekte abzuarbeiten. Zeile 6 ist Nachbearbeitung, Weiterführung von Grillfest-Zinsaussagen. Das ist 4 Monate alt. Ja, 4 Monate alt. Grillfest zu Zinsthesen. Ist das überhaupt noch aktuell oder können wir das rausschmeißen? Wird das überhaupt noch bearbeitet? Weiß da irgendjemand was? Ist das überhaupt noch gewollt, dass zu dem Thema, zu Zinsthesen was gesagt wird? Wer waren denn die Protagonisten damals? Ich rufe das gerade auf. Das waren hauptsächlich Nikolai. Also Nikolai hatte das angeleiert. Darf ich mal kurz was zu sagen? Ja. Das ist das Generalthema, was bei uns allen vorne anstehen müsste. Die Zinssklaverei ist die Ursache für die Finanzkrise. Und das steht für alle Parteien vorne. Und wenn wir das auch nach vorne bekämen, wir haben es im Wahlvorschlag 129 gemacht, Christoph und ich, dann bekommen wir Aussichten, gehört zu werden. Ja, danke für dein Statement. Ich habe mir gerade mal die Wiki-Seite angeguckt dazu. Das ist tatsächlich von Nikolai verfasst worden. Da hat er wahrscheinlich auf Grundlage eines Pads was draus gemacht. Das ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen älter, das Ganze. Andere Wortmeldungen dazu. Soll das Ganze weiterverfolgt werden? Soll das als offener Punkt stehen bleiben? Ist das nicht ein Bestandteil von dem, was Pavel gerade in seiner Aufarbeitung macht? Was in der internen Bildung, was soll Geld machen? Was tut es tatsächlich? Und wie kommen wir von A nach B? Nee. Ja, am einfachsten, sonst wird es ein bisschen kritisch, wenn ihr das Wortmeldungspad nutzt. Ja, falls ihr es noch nicht gefunden habt, das ist die 240. Pavel? Nee, also das hat eigentlich damit wenig zu tun, mit meiner Arbeit. Patrick? Also soweit ich mich erinnere an die Diskussion, war es ja so, dass wir dieses ganze Zinsthema nicht in einem Wisch erschlagen konnten. Wir haben uns ja damals darauf geeinigt, dass es ein Modul 1 gibt, das einfach nur die These erstmal beleuchtet hat, dass der Zins fehlt, und sind ja dann zum Schluss gekommen, dass das eben nicht der Fall ist. Nichtsdestotrotz gab es ja doch eine gewisse Fraktion in der Gruppe, die der Meinung war, dass der Zins trotzdem darüber hinaus negative Wirkungen hat, und das, denke ich, ist ja durchaus diskussionswürdig. Da gebe ich, wer auch immer das gerade war, der das sagte, recht. Also wir sollten vielleicht das Thema tatsächlich irgendwann nochmal hochnehmen, vor dem Hintergrund, nach dem Motto, okay, der Zins fehlt nicht, welche Wirkung hat er darüber hinaus? Und dann mal ein Modul 2 oder 3 zu diesem Thema weiterführen. Wischer? Also in dem hier aufgezählten Gespräch, was wir damals geführt haben, ging es schon gar nicht mehr um dieses abgeschlossene Modul mit der Zinskritik. Es ging schon darüber hinaus, über dieses Pad, über diese ganzen Thesen, die Nikolai da geschrieben hatte und die wir alle schon dann doll in einem Pad hier kommentiert hatten. Also da um diese Thesen ging es und die sind weit darüber hinausgegangen, was dieser erste Modulantrag da in sich hatte. Aber ansonsten gebe ich dir recht, dass wir das nicht zu Ende diskutiert hatten in einigen Punkten. Und Nikolai hat sich da dann weiter keine Gedanken gemacht. Oder alle hatten uns keine Gedanken gemacht, wie wir das denn weiter verfahren. Und deswegen lag es erstmal auf Eis, da Nikolai ja, wie eben schon angesprochen, sowieso jetzt gerade abwesend ist. Patrick? Dann sollten wir vielleicht den Ball an der Stelle aufnehmen. Wer sich berufen fühlt, wenn da schon viel Material liegt, dann möge er doch daraus ein Positionspapier für ein Grillfest machen und dann können wir mal das Thema weiterführen. Denn ich denke, es ist ein richtiges und wichtiges. Es muss halt nur sachlich angegangen werden und ich glaube, wir haben ja mittlerweile einen Stand in der AG, auch in der Diskussionskultur erreicht, dass sowas durchaus möglich sein sollte. Das heißt, hier braucht man jemanden, der sich den Hut aufsetzt und sich da reinarbeitet. Gibt's jemand, der da schon Vorkenntnisse hat und bei dem der damaligen Erstellung mit beteiligt war? Ich muss mal kurz raus, Entschuldigung. Denn ich würde diese Aufgabe durchaus übernehmen, aber nicht alleine. Also ich auf jeden Fall noch einen, am besten zwei Leute, die das mit mir machen und die sich vielleicht damals auch schon ein bisschen mehr reingearbeitet haben. Also ich meine, das Pad, wo damals die Anfangsdiskussion war, ich habe es auch nochmal reingepostet, das kenne ich zwar, mir fehlt jetzt aber auch das Pad und die dazugehörige, ja, das dazugehörige Grillfest, was wir darüber geführt haben. Ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Das Grillfest wurde nicht geführt. Doch, doch, es gab eine Diskussion darüber mit Nikolai. Deswegen sage ich, also, es gab eine Diskussion mit ihm, wir hatten ein extra Protokollpad, haben da extra mitgeschrieben, Kritiken und ja, Sachen halt. Und dann war halt die Frage, ja, wir haben es nicht zu Ende geführt, alle Thesen hier. Und dann war halt die Frage, ja, was passiert jetzt? War nicht geklärt, deswegen lag es erstmal auf Eis. Okay, also Michael hat sich ja schon angeboten, das weiterzubearbeiten. Ist hier jemand, wird sich jemand berufen, dort ihm zu helfen, mitzuarbeiten? Kann ich eben was dazu sagen? Ja, es geht jetzt im Moment nur darum, wer mitarbeiten möchte, um das weiterzuarbeiten. Und das würde, glaube ich, erst sonst zu weit führen, wenn wir jetzt noch weiter in die Lizenzdiskussion reinsteigen hier. Ich wollte auch nur sagen, ich könnte mitarbeiten, man brauchte nur meinem Wahlvorschlag 129. In der Diskussion sind ein paar Änderungen, den brauchte man nur zu nehmen. Und über den könnten wir diskutieren, dann hätten wir alles, was wir brauchen. Kannst du einen Link reinschreiben in das Pad, dass wir das mit beachten? Ich hätte beides. Also das Programm dauert etwas länger, bis es der Computer geladen hat. Die Diskussion ist ganz schnell da. Nur ich bin überfordert vom Computer. Rudi, ich sehe gerade nicht das Tagesordnungspad, den Top, wo wir gerade sind. Welche Zeile? 73, aber wir schreiben in der aktuellen To-Do-Liste. Jedenfalls habe ich da gerade angefangen zu schreiben. Ah gut, wunderbar. Okay, also Heino trage ich mit dazu und dann müsst ihr euch sonst irgendwie abstimmen per E-Mail oder so, dass ihr da den Antrag von Heino noch mit rein einbezieht. Brauchen wir noch einen, sonst schlage ich vor, Michael, dass du über die Mailingliste einfach mal fragst, wer bereit ist mitzuarbeiten. Du kannst ja kurz den Fall schildern, worum es geht und dann irgendwie einen Terminvorschlag machen, wo man sich mal Mumble trifft und dann wird der eine oder andere wohl auftauchen. Ne? Darf ich noch mal kurz fragen, wer ist der erste Bearbeiter? Das bin ich. Wie bitte? Das bin ich. Ja, ich sehe dich nicht. AMT, der ist... AMT, wo wir vorhin schon gesprochen haben. Genau. Okay, dann komme ich zum nächsten offenen Punkt, ältere Aufgabenprojekte, Zeile 14, Nachbearbeitung, Weiterführung vom Grillfest, was ist Geld? Das steht ja auch schon ein bisschen länger. 15.11. Letzten Jahres war das Grillfest. Was soll damit passieren? Ist das Thema abgehakt oder muss da noch irgendwas weitergemacht werden? Ja, da kann ich ja als Beteiligter mal was zu sagen. Also wir hatten ja das Grillfest durchgeführt und es sollte ja so eine Art, Zusammenfassung gemacht werden. Es gibt ja eine kurze Zusammenfassung bereits auf der Grillseite, wo Arne zumindest seine Position so ein bisschen dargelegt hat. Ich denke, das Thema ist nach wie vor relevant, weil ich glaube auch das Grillfest nicht so zu einer schlussendlichen Klärung geführt hat. Ich hatte im Nachgang zum Grillfest so ein bisschen das Thema, das Gefühl, dass viele in der Gruppe das als etwas akademisch empfinden. Und außerdem hatten wir zu dem Zeitpunkt auch noch ein paar andere Sachen zu tun, deshalb ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich denke aber nach wie vor, dass es gerade für das Fortkommen hier in vielen Punkten wichtig ist. Deshalb weiß ich nicht, ob wir vielleicht nochmal ein Kamingespräch dazu anleiern sollten. Also jetzt weniger in dieser Pro-Kontra-Geschichte, das kann sich ja jeder anhören, wenn er es nochmal hören will, sondern dass wir eben wirklich probieren, als Gruppe da jetzt mal zu einer einheitlichen Definition zu kommen. Denn je nachdem, wie man nun Geld definiert, werden die Empfehlungen und Schlüsse, was denn nun zu tun sei, unterschiedlich sein. Also ich halte das nach wie vor für ganz zentral, aber ich glaube, da jetzt einfach nochmal eine Zusammenfassung zu schreiben, bringt uns nicht wesentlich weiter. Ich schlage da vor, dass wir vielleicht zum selben Thema nochmal einen Kaminabend machen. Ich würde mich da auch als Diskutant zur Verfügung stellen, aber grundsätzlich ist ja so ein Kaminabend eine relativ offene Sache für einen Kreis von Interessierten. Ja, Patrick, trag's im Orga-Pad ein, aktuelle To-Do-Liste. Ganz kurz mal nebenbei, mir ist gerade unser Mumble-CO-Mittwochs-Pad ein bisschen weggeflogen. Keine Ahnung, woran das lag. Seht ihr da noch den Top 3? Der ist verschwunden, deswegen habe ich ja gerade vorher dich gefragt, wo wir da sind. Okay, dann trage ich den da nochmal ein. Ja, Patrick, schreibst du es bitte? Ja, wunderbar. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal über die 15 Kernforderungen der Piratenpartei sprechen. Welche sind von uns? Kann das sein, dass das ein bisschen sich überschneidet mit unserem Top 1, was wir heute hatten? Piratus, weißt du überhaupt, worum es da geht? Ja, ich habe es gerade mal aufgemacht. Ich denke mal, das ist alt. Das hat nichts mit diesen drei besten Fragen zu tun. Wahrscheinlich kommen einige hier auf die Idee, mal gute Fragen zu stellen. Können wir das dann einfach streichen, abhaken? Wegen mir, ja. Ja, das denke ich durch. Ja, weg damit. Gut, dann streiche ich das mal komplett durch. Bundesbank-Korrespondenzen sammeln. Patrick hatte das, glaube ich, damals angeschoben. Hast du in der Zwischenzeit mehr bekommen oder hast du vielleicht sogar alles schon bekommen, was es überhaupt gibt? Je nachdem, wie man es sieht, kann man davon ausgehen, dass wohl jetzt nicht mehr viel kommen wird, leider. Also ich habe von einigen, wie gesagt, was bekommen. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt auch nichts mehr weiterkommen wird und dann werde ich diese Sachen, wird man zusehen, im Laufe der nächsten Woche oder so gesammelt an die Bundesbank schicken mit der Bitte um Freigabe zur Veröffentlichung und dann entsprechend bei uns auf irgendeiner Wiki-Seite posten. Ja, wunderbar. Dann können wir das auch streichen. Na, ist ja noch nicht durch. Ich würde noch nicht streichen. Gut, dann schreibt Patrick was dazu, was er dann daraus macht. Schreibst du mal deinen Namen davor. Ich habe es jetzt gerade oben dahinter geschrieben, aber dann ist es einfacher, das nachher zuzuordnen. Grillfest-Refinanzierung am 24.01. ausgefallen. Dafür gab es doch meines Erachtens ein Kamingespräch, richtig? Jo. Also das Thema dürfte doch jetzt eigentlich auch erledigt sein. Ich meine, wir haben ja auch eine Abstimmung darüber gemacht. Oder soll noch, abgestimmt haben wir über Unterseite Thema Refinanzierung 1, glaube ich, oder 2. Und die Hauptseite Thema Refinanzierung, soll die nochmal zur Abstimmung kommen? Oder was soll damit weiter passieren? Also ich würde steht ja auch hier im Pad drinne, die Seite Warum zahlen Banken Zinsen gern noch immer noch überarbeiten. Ein bisschen was ist ja daraus jetzt schon zusammengekommen und ich wollte das jetzt eigentlich auch demnächst von mir vornehmen. Schreibst du in Zeile 29, was du gerade gesagt hast? Ja, das gehört noch zu dem darunter. Oh ja. Ja, oder komplett halt zu dem ganzen Punkt, damit wir halt mal ein bisschen vorwärts kommen, ne? Vor allen Dingen, dass wir dann auch wissen, wer sich um was kümmert, das ist schon mal nicht schlecht. Wischer, du stehst hier im TO-Pad, im Wortmeldungspad, hat sich das schon erledigt? Das war's, ja. Ja, okay. Gut, dann bitte ich dich nochmal da dann kurz einen Text dazu zu schreiben, dass du dich darum kümmerst und was du dir vorstellst, wie es weitergeht. Dann kommen wir zur Tech-Tree, also das ist dann aus der Mumble-Sitzung vom 9.01., Zeile 34, Tech-Tree für eine Übersicht aller Geldreformvorschläge. Was ist daraus geworden? Ja, das ist mein Projekt. Das ist im Prinzip das, was auch in den letzten Wochen nochmal angeregt wurde, dass man weitertragen sollte, um eben mal hier einfach eine komplette Übersicht zu erstellen. Was für Vorschläge existieren überhaupt? Wie sind die miteinander kompatibel? Was für Aufwand rufen die jeweils hervor? Und es wurde eine Zeit lang recht engagiert verfolgt von mir und anderen Leuten, die da noch sich mit eingebracht haben. Das ist in der Zwischenzeit auch wegen der Europa- und Wirtschaftskonferenz ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und das wäre jetzt eigentlich interessant, wieder zu beleben, um die Diskussion dann auch in der Öffentlichkeit gut führen zu können von unserer Seite, dass wir im Prinzip alle mitnehmen, die von Dirk Miller, Margaret Kennedy und anderen angespitzt wurden, dass wir ein massives Problem haben hier in dem Bereich von Geldschöpfung und so weiter, dass man da mal Klarheit schafft und einfach mal die verschiedenen Vorschläge nebeneinander stellt, dass man da kompetent schon mal dazu Aussagen treffen kann, inwieweit Vorschläge überhaupt sinnvoll sind zu diskutieren und welche Probleme sich aus den jeweiligen Geschichten ergeben. Das ist gedacht als Übersicht. Dazu wurde angeregt am Anfang vom Pad, wenn man reingeht, dass da noch eine Präambel mit davor muss, die dann auf zwei weiteren Seiten erstellt wurde. Da habe ich auch immer wieder ein bisschen was nachgetragen, aber so in den letzten zwei Monaten sehr wenig. Das wäre ein Projekt, das ich gerne wieder angehen würde, aber da brauche ich auch mehr Reflexion, da brauche ich mehr Leute, die das mit mir machen, denn es ist ein ziemliches Mammutprojekt. Ich habe in Zeile 37 mal geschrieben, Wiederbelebung erfolgt durch AMT über die Mailingliste. Jo. Prima. Dann gehen wir Zeile 41, Aufarbeitung 10 Basisstandpunkte. Das läuft ja gerade, oder? Genau, das war das letzte Thema in der AK-Bildung, interne Bildung. Und wann kommt das mal hier auf die Tagesordnung? Ich dachte, wir werden vielleicht nächsten Dienstag uns wieder treffen und mit Pavel dann durchgehen. Wir hatten vor, das, wie gesagt, als Video aufzuarbeiten. Was soll man machen? Sollen wir das nochmal hier durch die AG-Abstimmung laufen lassen, wenn es fertig ist, oder sollen wir es einfach machen? Naja, wenn wir mit unserem Namen dahinter stehen sollen als AG, dann macht eine Abstimmung natürlich Sinn, oder? Herr Pavel? Ja, das habe ich diese Woche, möchte ich das eigentlich fertig haben. Also ihr wollt euch jetzt aber am 30.04. nochmal treffen, richtig? Ja. Gut, einen Tag später haben wir ja Sitzung, dann würde ich sagen, wenn ihr dann da zu einem Ergebnis kommt, in welcher Form auch immer, dann sprechen wir es da nochmal durch, oder? Ist am 1. Mai Sitzung? Ja, warum nicht? Weiß ich nicht, weil vielleicht viele Leute unterwegs sind, nicht da sind. Wenn das Wetter ist, dann wird das, glaube ich, ausfallen. Ja, werden wir ja sehen. Gut, Zeile 46, folgende Themenabend zum Thema Inflation vorbereiten. Ist dort irgendwas passiert? Soweit ich weiß nicht. Das hatte damals auch Nikolai angeregt. Will das jemand übernehmen? Ich sag mal jein. Grundsätzlich ja, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Andererseits bin ich im Moment, man merkt es vielleicht auch, ich bin nicht mehr so aktiv und so häufig da, ziemlich eingebunden. Also wenn wir das auf die längere Bank schieben könnten, dann würde ich mir da einen Hut aufsetzen. Gibt es einen Sprinter unter uns? Dann macht Patrick den Marathon draus. Alles klar. So, dann haben wir ja schon wieder Erweiterung der Seite, warum zahlen Banken Zinsen an Sparer? Das ist ja von oben runtergekommen, ne? Richtig, es war nur da eingetragenes Pad, weil es in der Sitzung beschlossen wurde. Okay, können wir das dann von oben, das ist ja zum Thema, von dem Thema von Zeile 26, wollen wir dann die Zeile 26 folgende mit runterschieben? Können wir auch machen, ja. Machst du das bitte? Ja. Gut, dann haben wir noch Mumble-Sitzung vom 13.03. Verletzung mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Ich habe so das dunkle Gefühl, dass sich das Thema erledigt hat, oder? Ich glaube auch, dass das momentan einfach nicht nötig war, möglich ist, denn ich erinnere mich noch, Cosmic hat da was hingeschickt und die Mail kam sofort zurück, dass die Ordner von denen völlig überlaufen sind und die momentan gar nicht kommunizieren. Cosmic ist gerade gekommen, deswegen. Du hast damals eine Mail an die Cinque Stelle geschrieben. Da ist nur zurückgekommen, dass deren Postfach voll ist, oder? Nee, das muss jemand anders gewesen sein, Andreas. Weiß ich jetzt nicht. An wen nochmal? An die Fünf-Sterne-Bewegung. Nee, das war nicht ich. Ah, okay. Also ich habe das auf jeden Fall noch im Kopf. Und meine Idee war, also ich hätte mich daran beteiligt, um eine Übersetzung zu machen ins Italienische. Also mein Vater spricht Italienisch und der wäre wahrscheinlich bereit, das zu übernehmen für uns, für die Kommunikation. Aber von der Initiative, da wollte jemand anders sich dahinter klemmen. Ja, was mich natürlich interessiert ist, ist das überhaupt noch aktuell? Ich meine, wir reden jetzt in der Zwischenzeit mehr über die Alternative für Deutschland als über die Fünf-Sterne-Bewegung. Also ich glaube nicht, dass da draus was wird momentan. Wenn nicht einer sagt, ja, das will ich unbedingt vorantreiben, ich setze ein Papier auf, schicke das zu mir, damit ich das übersetzen lassen kann und wir das dann abschicken können an Beppe Grillo, dann, wenn das nicht passiert, dann würde ich sagen, der Top ist beerdigt. Gut, dann frage ich ja einmal, gibt es jemanden, der unbedingt da einen Kontakt zur Fünf-Sterne-Bewegung haben will? Und dann streiche ich den. Dann kommen wir zum nächsten. Erstellung eines Flyers über Staatsschulden. Das war auch von dir, Amthe. Da wolltest du mal irgendwas machen mit noch ein paar anderen zusammen? Ja, die Idee ist, Staatsschulden sind genauso geil wie Privatvermögen. Und einfach mal die Zusammenhänge aufzuzeigen. Allerdings, wie das in einem Flyer ist, das war die Idee für den Bundesparteitag. Allerdings habe ich da nichts. Hatten wir kein offizielles Treffen. Das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt sehe ich... Nee, ist einer von denen, die das mit mir machen wollten, mit dabei? Nee, sieht nicht so aus. Ich denke mal auch, langsam geht uns die Zeit weg da, ne? Ja, da kam auch nichts rum. Also da ist auch keine Mail geschrieben worden oder sowas. Von daher, glaube ich, ist es einfach in den Hintergrund getreten und dann vergessen worden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir streichen den offenen Punkt oder wir schreiben drüber Flyer für den BPT 14.1 oder was weiß ich. Nicht 13.2? Ja, oder 13.2 von mir aus, ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt bis zum 13.1 auf keinen Fall mehr funktioniert. Oder gibt es jemand, der da eine gegen eine Meinung hat? Das sieht nicht so aus. Okay, dann lassen wir das drin und gucken, ob wir da in naher Zukunft nochmal drüber sprechen können. Dann haben wir noch die Zeile 65, Zusammenstellung Glaubenssätze erstellen. Da habe ich mal mit dem Axel grob angefangen, die Idee, die Idee, die dahinter stand, war halt einfach die falschen Aussagen, die ständig in Medien und auch von Politikern kommuniziert werden, mal richtig zu stellen oder eben unsere Meinung dazu zu sagen. Ist auch ein bisschen eingeschlafen, wie noch ein zweites Projekt, was gerade mit Axel läuft. Es läuft zwar noch, aber es ist halt im Moment ein bisschen ruhiger, weil auch ich privat mal ab und zu was zu tun habe. Das würde ich schon ganz gerne weiterführen, dass wir eben solche Aussagen, die dort immer wieder getätigt werden, gerade in Medien und von Politikern, dass man da mal was gegenstellt und sagt, nein, das ist falsch, weil und das ist altes Denken, das ist, was weiß ich, Geldbilddenken oder wie auch immer. Ich würde es gern drin haben, aber ich befürchte mal, nur wenn Axel und ich daran arbeiten, dann kommen wir da nicht weiter, da müssten schon noch ein paar mehr mitmachen. Also es gibt nur für Quellen, die da sehr, sehr hilfreich sind. Da gibt's ja die verschiedenen Experten, die wir zum Teil auch bei uns in den Diskussionen haben, die da schon ganz viel Vorarbeit geleistet haben, die den Schwachsinn mit die zukünftige Generation müssen die Schulden von heute zahlen und solche Geschichten, die das ziemlich deutlich ad absurdum führen, Flassbeck und andere von den Leuten, auch wenn ich mir die, ich höre mir auch immer die Vorträge von Gregor Gysi auf YouTube an und der stellt das auch erstaunlich klar raus, was da alles an Schwachsinn existiert. Von daher glaube ich, wäre das eigentlich eher so eine Idee, dass man da mal einfach jagen geht. Ich kann die auch mal zusammenschreiben und mal an dich schicken, Rudi, und dann kann dir ein bisschen zuarbeiten, wenn dir das recht ist. Oh, dafür bin ich immer zu haben. Dann würde ich das nämlich so machen, dass ich da, dass ich das einfach als einen Sammelauftrag mir gebe, weil ich ziehe mir die sowieso rein. Die meisten von den Sprüchen habe ich auch in meiner Präsentation zur Mindmap mit untergebracht. Zumindest das, was ich bis dato schon hatte. Und von daher brauche ich die einfach zusammenschreiben, dann schicke ich sie dir und dann kannst du die da noch mit reinbasteln. Ja, prima. Schreibst du den Kommentar dann in Zeile 68, dann haben wir das auch festgehalten und dann können wir schon fast mit dem Tagesordnungspunkt abschließen. Ich kann bloß gerade da nicht schreiben, weil das Pad irgendwie nicht reagiert. Okay, dann schreibe ich das da rein. Ich mache ich gleich. Ich gucke mal kurz auf unsere Tagesordnung. Top 4, Vorschlag Mumble, Kaminabend. Wer hat das eingestellt? Das habe ich reingeschrieben, nachdem ich die Mailingliste gelesen hatte. Dachte ich, das wäre vielleicht ein gutes Thema, weil es doch sehr kontrovers diskutiert wurde und sicherlich auch sehr erkenntnisreich für viele sein könnte. Patrick? Ja, ich habe dann aus dieser Mailingliste auch gleich die betreffende E-Mail reingepostet. Ich glaube auch, dass es ein wichtiges Thema ist und dass wir das mal in der Gruppe klären sollten. Das ist ähnlich fundamental wie die Frage, ob nur Bargeld Geld ist oder was. Ich glaube, auch da gibt es bei vielen Leuten einfach falsche Vorstellungen. So nach dem Motto, ja, es gibt halt Fremdkapital und Eigenkapital und Eigenkapital ist irgendwie richtiges Kapital und das andere sind halt nur Schulden. Und also faktisch sind das auch nur Wertpapiere. Deshalb werden sie auch an der Börse gehandelt wie alle anderen Wertpapiere. Und diese Mythologisierung der Aktie ist irgendwie auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen und beruht wahrscheinlich auf einer Verwechslung mit dem Kapital einer GmbH oder einer Personengesellschaft oder meinetwegen der Wohnung in der WEG, aber das sind alles total unterschiedliche Konstrukte und ich denke, wir sollten darüber einen Konsens finden und das könnten wir dann auch gleich mit dem Thema verbinden über Glaubenssätze oder Fehlglauben, nämlich Aktien sind. Also was ist Eigenkapital einer Kapitalgesellschaft eigentlich und ist das über alle Kapitalgesellschaften dasselbe oder gibt es da vielleicht doch Unterschiede? Ja, da bist du ja in großer Diskussion mit Axel und ich würde das auch nicht schlecht finden, wenn man dort mal man muss ja nicht gleich ein Grillfest draus machen, aber zumindest einen Kaminabend, der aufgezeichnet wird. Und dass wir daraus dann auch mal irgendwann ein Positionspapier erstellen können. Willst du da, das muss jetzt ja alles nicht sofort sein, ne? Aber das wirst du einfach mal vielleicht als Thema mal festhalten. Da mal den Axel fragen, der ist ja leider jetzt nicht mehr da, wohin war er da, ob er da mit dir gemeinsam einen Kaminabend, ein Streitgespräch machen will, wie auch immer. Ja, grundsätzlich schon. Also ja, ich denke mal, wir werden hier dieses Wortgefecht auf der Mailingliste noch etwas weiterführen. Und das kann man ja dann einfach, wie besprochen, konsolidieren, wikisieren und dann meinetwegen grillen oder auch einfach am Kamin diskutieren. Gibt es dazu Fragen oder Wortmeldungen? Ich würde es dann jetzt in das eben bearbeitete Aufgabenpad eintragen, dass wir da ein Kamingespräch zu machen wollen. Dann mach das doch bitte. Dann, ist schon wieder weg. Ich wollte Cosmic noch fragen, wie es denn aussieht mit den Kaminabenden mit Bernard Lieter beziehungsweise mit David Graeber. Cosmic kommt bestimmt gleich wieder. Der ist nur ganz kurz oben bei der AG Europa. Der hat ja noch unter Sonstiges einen Tagesordnungspunkt und dann ist er bestimmt gleich wieder da. Und dann kannst du das nochmal ansprechen unter Sonstiges. Genau, weil dann können wir das dann nachher auch noch eintragen ins To-Do-Pad. Okay, gibt's noch Wortmeldungen zu Top 4? Gibt es nicht, dann kommen wir zu Top Sonstiges. Das erste war von Stimmbürger. Ist nicht hier. Okay, Stimmbürger hat eigentlich nur zwei Hinweise. Erstens, es gibt eine neue Mailingliste. Und zwar ehemals Projektgruppe ESM, heißt jetzt ja Projektgruppe Finanzkrise. Die alte Mailingliste war von Kai Goethe, der, ich sag's mal, lockerflockig verschollen ist. Und dass dann jetzt bitte die andere Mailingliste abonniert werden soll, wenn es um das Thema geht. Und noch der Hinweis, Wirtschaftspiraten hat auch eine eigene Mailingliste. Das soll ja so die, es ist das Ziel gewesen, auf jeden Fall mal der Zusammenschluss werden von allen wirtschaftsaffinen AGs, dass die sich dort mehr koordinieren, wenn irgendwelche Hinweise sind oder irgendwelche Themen dort AG-übergreifend behandelt werden. Gucken wir mal, was daraus wird. Ich habe beide abonniert. Ist Gott, schnell zwei Klicks und dann hat man die und kann das in seinem Mail-Client wunderbar sortieren lassen. Offensichtlich hat keiner da eine Wortmeldung dazu. Ja, dann kommt eigentlich, ich glaube, das war Cosmic mit den Wahlkampfveranstaltungen. Kann mal jemand kurz zur AG Europa hochgehen, um Cosmic bitten, runterzukommen? Ich mach's. Ich sehe schon, es wird eine kurze Sitzung heute. Wahrscheinlich gucken alle auch nur Fußball im Moment. Genau, wir hatten in der, du hattest im Top Sonstiges das eingestellt mit den Wahlkampfveranstaltungen. Genau, also steht, ich habe es ja im Prinzip reingeschrieben, kann nicht viel mehr zu sagen. Also die Nene hat mich da angerufen und sozusagen informiert, dass sowas eben geplant ist. Und wie gesagt, der Bruno Kramm und der Küppers machen in München Soziales und BGE, dann in Bochum die Melanie federführend, wahrscheinlich in der Jahrhunderthalle. Und hier in Berlin dann die Nene für Finanzwirtschaft. Also so habe ich das zumindest verstanden. Das sind also so drei Themenschwerpunkte und es soll eben öffentlichkeitswirksam im Wahlkampf eingesetzt werden. Die Konferenz soll sozusagen auch eine Schnittstelle zur Basis beinhalten. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwas mit Liquid Feedback da noch mit angeschlossen im Vorfeld. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, sind dann da eben auch Leute von uns gefragt, die vielleicht zu einem gewissen Thema dann eine Rede halten oder sowas. Aber genaueres weiß ich da auch nicht. Sie wollten mir nur sagen, da funktioniert was und wird was kommen und ich soll das sozusagen an die AG mal weitergeben, dass diese Info mal geflossen ist. Konkreteres dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ab Anfang Juli. Und die Koordination macht die Christine Schenkel, das ist ihre Assistentin hier in Berlin, also für ihren Bereich. Und wir könnten dann ja mal zu gegebener Zeit überlegen, wie wir das da einbauen. Also ich dachte zum Beispiel auch, Andreas, weil du ja unten in München bist oder auch der Piratus, da bietet sich das natürlich an. Wobei natürlich BGE und Soziales, muss man gucken, wie man das da irgendwie unterbringt. Aber ich denke mal, dass da zu gegebener Zeit dann wahrscheinlich auch ein Mumble stattfindet oder irgendeine andere Form der Koordination, dass wir da was Sinnvolles auf die Beine stellen. Ja, also soweit. Ja, da wiederhole ich nochmal ganz kurz, was vor unserer Sitzung kurz angesprochen wurde. Der Michael AMT, dein Vortrag auf der Euvicon, der bietet sich ja förmlich dann für Berlin an und deswegen ist es auch sinnvoll, da die Nene dementsprechend auch anzusprechen, denke ich mal. Michael? Ja, auf jeden Fall. Also das schicke ich ihr dann gleich im Kombipaket, dass man das irgendwie sinnvoll organisieren kann. Mit Bruno Kramm bin ich sowieso in Kontakt, also dem schreibe ich dann auch was, wie wir das hier in München noch mit reinnehmen kann. Da finden wir auf jeden Fall Möglichkeiten. Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage an Cosmic, und zwar, du hast mich mal angesprochen wegen Dolmetschaufträge für Bernard Lieter und mit David Graeber. Ist das aktuell? Wann soll das stattfinden? Leider nein. Ich habe also das mit Bernard Lieter hat sich auch erstmal ein bisschen im Sand verlaufen, und vom Graeber habe ich leider gar keine Antwort gekriegt auf meine Anfrage, obwohl ich eigentlich einen ganz guten Kontakt hatte und er prinzipiell zugesagt hatte darüber, aber leider hat sich das nicht konkretisiert. In einer guten Minute werde ich da nochmal nachhaken und dann schauen wir mal, ob sich noch was ergibt. Gut, wunderbar, dann weiß ich Bescheid. Danke dir. Ja, gerne. Gut, hat jemand noch was unterm Top Sonstiges zu sagen? Dann beende ich um 21.16 Uhr den offiziellen Teil unserer Sitzung, beende auch gleich die Aufnahme und wir können dann anschließend in die freie Diskussion gehen. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.